Hallo Kai, schön, dass du gekommen bist. Ist doch klar, wo ich dich jetzt ein Jahr lang nicht sehen werde. Naja, es gibt ja noch E-Mails. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, nach Italien zu gehen? Jetzt gibt es doch diese Erasmus-Programme im Rahmen der Europäischen Union. Jede Universität hat bestimmte Partneruniversitäten. Unsere Uni hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit Rom. Und Italien hat mir schon immer gut gefallen. Außerdem wollte ich gern mal länger ins Ausland, weil ich doch später in der Touristikbranche arbeiten möchte. Kannst du denn gut Italienisch? Es geht so. Ich kann schon viel verstehen, das Sprechen fällt mir aber noch ziemlich schwer. Aber ohne eine Bescheinigung über meine Italienischkenntnisse hätte ich mich an der Uni in Rom gar nicht bewerben können. Ich habe deshalb in den Semesterferien einen Intensivkurs gemacht und dafür die Bescheinigung bekommen, dass meine Sprachkenntnisse für einen Studienaufenthalt gut genug sind. Kann sich jeder bewerben, der Italienisch kann? Naja, wichtig ist, dass man mit dem Grundstudium fast fertig ist. Man muss mehr als 2 Semester erfolgreich an der Heimatuniversität abgeschlossen haben. Erst dann kann man sich für eine der Partneruniversitäten bewerben. Und wie geht es dann weiter? Wenn du mit dem Professor, der hier die Erasmus-Programme betreut, gesprochen hast, musst du noch einen Brief an die Hochschule im Gastland schreiben, in dem du erklärst, warum du dort studieren möchtest. Muss man irgendwelche Unterlagen gleich mitschicken? Ja klar, du musst Belege mitschicken, damit man sieht, was du bisher im Studium geleistet hast. Ich habe zum Beispiel Kopien von meinem Zeugnis über die Zwischenprüfung und von meinen Scheinen aus dem Hauptstudium hingeschickt. Außerdem musst du natürlich auch einen Lebenslauf und ein Passbild abgeben. Mhm. Aber sag mal, ist es nicht sehr teuer, an einer Universität im Ausland zu studieren? Nein, als Erasmus-Student muss man keine Studiengebühren an der Gastuniversität bezahlen. Und dazu bekommt man auch noch Geld für das Studium, ein richtiges Stipendium. Im Ausland studieren, das würde ich ja auch gern mal ausprobieren. Aber ich glaube, ein Jahr wäre mir zu lang. Da verliere ich viel zu viel Zeit in meinem Studium. Du kannst ja auch kürzer in eine Partneruniversität gehen. 3 Monate musst du allerdings schon dort bleiben. Weniger geht nicht, wenn du an dem Erasmus-Programm teilnehmen möchtest. Naja, ich warte lieber erstmal ab, wie es dir so im Ausland gefällt.